Die ausländischen Gäste, die an der Veranstaltung zur Verleihung des internationalen Kim Jong-il-Preises teilgenommen hatten, besichtigten Mangyongdae, Heimat des Präsidenten Kim Il-sung. Sie besuchten auch das 21. Kim Jong-il-Festival und den Palast der Wissenschaft und Technologie.